Was bist du? Du wolltest das Buch. Das Buch der grausamen Träume. Träume, denn in der Hölle ist es heiß. Gesehen.